Schreckbild. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Schreckbild. Noch gestern klang ein Wort von Mund zu Mund. Menschheit, beseeltes Bündnis aller Zonen. Im Fluge kreisend um das Erdenrund umfing die hingegebene Brust Millionen. Menschheit, du Urmacht gleich der Ewigkeit, von der von jeher Tausende entbrannten, zu frommem Dienst und Opfertod bereit, für die Verbluteten, die Gott gesandten. Zernagte dir ein Dämon das Gebein, bis aufgerissen deine Weichen klafften, fraß in dein Lebensmark ein Frost sich ein, dass du zerfällst in wirre Völkerschaften? Oder verfluchtest du den eigenen Schoß und lässest deine Brut elend verkümmern? Gibst ihr mit eigener Hand den Todesstoß, dass sie verende unter Schutt und Trümmern? Aus grauer Vorzeit schwelt es in den Tag, von Moderdunst und blutgefärbten Nebeln. Die Bruderstämme holen aus zum Schlag, einander zu vernichten und zu knebeln. Die Welt einäschernd, wie wenn Berge speien, wogt Untergang in allen Himmelsstrichen. Und wie versteinert starrst du Menschheit drein, gleich einer Larve, draus der Geist entwichen. Ende von Schreckbild.